Nee, aber am Wochenende, Samstag und Sonntag haben sie aber auch. Ja, Sonntag ist in Dresden. Ja, das ist das System. Und Sonntag fährst du zurück. Ja, und dann glaube ich nicht, dass sie. Nee, dann geht sie nicht mehr. Also entfällt. Dann wird sie wahrscheinlich nachmittags fahren, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist ja schnell um 3 Uhr. 3 ja. Stunden ist oder? Ja, ja, das sind 3-4 Stunden. Das ist es ja. Ja. Mhm. Wenn ich mich, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch ein paar Tage in Christoph, das müsste sie mit Montag schon wieder arbeiten. Also Judith muss auch Montag arbeiten. Mhm. Dienstag habe ich die Kleine. Mittwoch und Donnerstag, Freitag fahren die anderen. Mit Sarah im Harz. Die haben ja dann Urlaub, ne? Erst sagte Sarah mir, sie fahren nicht. Und dann wahrscheinlich haben sie da was gecancelt. Die haben sie auch mal vermietet, ne? Und dann fahren sie 3 Tage dahin. Und die Sarah hat uns im Vorwissen an. Ja, und dann hat die Judith dazu später gesagt. Und dann sagt die Judith nur, sagst du, Sarah, sag mal der Oma, auch die Wahrheit, wieso? Ja, wir müssen dich abholen. Ja. Deswegen haben sie bestimmt auch 3 Tage. Vorher, als die Judith zu ihrem Geburtstag hier ein paar Tage mit dem Ralf in Venedig war, dann bin ich ja da gewesen. Ja, verstehst du? Und da kommt sie in ihrer Wohnung, konnte ich mal die Schule. Aber zwischendurch immer sagte, du, ich muss mal meinen Papa anrufen. Gott sei Dank auf Handy, ne? Aber jetzt ist aber Zeit, Kind. Nicht abends um 11 Uhr noch anrufen. Zu Hause? Natürlich, sie kommt. Sie hat auch. Ja, sie ist ja, sie muss ja in die Schule. Und dann habe ich Schule. Das war alles kein Problem. Ne? Ich sage, das machen wir mal schön. Deine Mutter eine Überraschung, die so zurückkommt und so. Und dann hat sie da gefreut. Hat nicht in ihrem Bett geschlafen. Die hat bei mir geschlafen. Das war ja auch nicht so. Ich darf das? Ja, ja. Aber hat jetzt Papa gefragt, ich darf in seinem Bett liegen. Das wird aber noch besser. Aber jetzt so vor, das hat sie mir nicht gesagt. Aber als sie mit dem Kindergarten und Hort später, ne, die sind oft eine Woche weggefahren, da war kein Problem. Richtig, die kannten sich alle rum. War nicht mit allen Leuten. Ja, das ist ja was anderes. Die müssen das manchmal nicht mehr mit ihrer anzufangen, kommen. Ja, ja, die spielen doch doch lieber. Ja, die machen aber schon alle. Es sind über 70. Hm? Das ist schon anders, ne? Ja. Also ehrlich gesagt, ich finde es anstrengend, wenn die Partei dran ist. Da sieht es bei mir aus wie Kropf. Ja, weil man ja sagt, ist ja auch drin. Kann nichts anderes machen, ich muss hinterher fritzen. Ja? Wenn ich wieder komme und alles in der Stube sich abfühlt, dann macht das dann ein bisschen. Ich sag dir, wie kaum drüben. Ich hab den Hintern jetzt nicht mit alles wieder. Ja, das ist eben so, dann ist das so. Ich darf da und dann da mit den Sachen umziehen. Ja, also. Es geht nicht anders. Dann habe ich mir überlegt, wenn die, je nachdem wie das Wetter ist am Dienstag, soll ja kühler sein. Wir ziehen hier eben ein, auf dem ich sage, ein Warenzeug soll sie eh mitbringen, mal gucken, wie wir uns entscheiden. Ansonsten, im Heidelberger Platz hat ja auch, ne? Ja, wenn ich mal fragen, wenn es kalt ist, nicht. Es soll ja 20 Grad nur sein. Und da hole ich mir tot, ja? Das Kind nicht, aber ich. Verstehst du also? Hallo, nee, dann mach ich mit. Ich will lieber die Therme fahren.